You can go to my website, rickvito.com, and learn everything you need to know about Rick Vito. Man könne auf seine Website, rickvito.com, und da alles erfahren, was man über ihn wissen wolle, das mit der Gitarre und so weiter und so fort. Sein Alter, das hat er weggelassen. Sein Alter? Geboren im Oktober 1949 in Derby, Pennsylvania, wird also 52. Kein Wunder, dass er im Zusammenhang mit der Musik, die er macht und mag, mithin der Musik der Jugend, seiner Jugend, manchmal arg bekümmert wirkt. Something sad about that. There's a turmoil. Da gibt es ein Tumult, ein Durcheinander in mir, wenn ich an die Musiker denke und die, die in dieses Geschäft gehen um monetäre Gründe, die Geschäftsleute. Es gibt das Musikgeschäft. Das sind zwei unterschiedliche Arten von Menschen. Diese Leute, die dich so lange lieben, wie du Geld machst, die Geschäftsleute. Wenn du aufhörst, Geld für sie zu machen, haben sie dich nicht mehr so lieb. Das ist trost- und erbarmungslos. Wenn sie denken, du bist zu alt, nehmen sie dich nicht mehr unter Vertrag. Die Musik spielt keine Rolle. Aber für den Musiker ist die Musik alles. Natürlich bin ich immer zuerst auf der Seite der Musiker. Und was ich über die anderen denken soll, manchmal weiß ich das nicht. Die sind nicht notwendigerweise vom selben Baum. I will always be on the side of the musician first. You know, I'm not so sure how I feel about these people sometimes. I don't think they're necessarily cut from the same cloth. Das ist nicht neu, kann allerdings ab und an immer mal wieder erwähnt werden. Er wird genau diese Erfahrungen gemacht haben. Bei Roger McGuinn, bei sich selbst, insbesondere bei Fleetwood Mac. Eine neue Solo-CD ist so gut wie fertig. Er hat eine CD von Rosie Flores produziert, ein Theaterstück geschrieben, steht per E-Mail nach wie vor in Kontakt mit Roger McGuinn. Noch ein paar Namen. Early Fleetwood Mac and there's a million blues guys whose songs I like. Elmore James, Freddie King, Magic Sam, that kind of thing. Blues, oh ja. Oh yeah, yeah. Aber eben nicht nur. I like some rockabilly too, the early stuff, you know. I love Jerry Lee Lewis and the rock and roll trio. The Burnett Boys, you know, early Elvis. I love that, all that stuff. And older jazz, pre-bebop jazz, you know, Louis Armstrong, Billie Holiday, that era. Stuff from the 30s and 40s, early 40s, I like a lot. And jump blues, I like Big Joe Turner, Wynonie Harris, that kind of stuff I love. My next record's going to have saxophones on everything. Yeah. And yeah, it's a kind of a... influenced by Louis Jordan and Louis Prima and Big Joe Turner and Django Reinhardt. Louis Prima. Buonasera, signorina, buonasera. It is time to say goodnight to Napoli. Das ist doch verrückt. Though it's hard for us to whisper buonasera with that old moon above the Mediterranean Sea. In the morning, signorina, we'll go walking where the mountains of the sun come into sight. And by the little jewelry shop, we'll stop and linger while I buy a wedding ring for your finger. Und ein Saxophon wird in Zukunft dabei sein, sagte er. Was er sich wünscht, zwei eigene gute Jahre.